da interessierte mich kein Herr. Ich wusste nicht mal, was ich begehr. Ich lerne so ganz allein, noch zart und klein. Ich hatte nur ein Herz aus Stein. Die Sehnsucht blieb mir ganz allein und ferne. Verzweifelt stellte ich mich kühl, doch war ich's nicht, ich hatt Gefühl. Drum schafft den Männer an, denn ich hab Spaß daran. Bei all dem Drum und Dran kann ich nicht länger warten. Kommt herein, mein Tor ist nicht zu klein, und im Vorbeigehen sieht man nicht, wie fein ein Schafe sein kann. In schwarz und rot bring die Jungs schon ewig aus dem Lot. Man sieht es. So viele Jungs, so wenig Zeit, kriegen nicht genug. Seid ihr bereit? Yeah! Warum denkt jeder, ich bin leicht zu haben? Ich lache gern und weine viel. Es kotzt mich an und spiel ich Spiel. Drum schafft die Männer ran, denn ich hab Spaß daran. Bei all dem Drum und Dran kann ich nicht länger. Brechen dich, führen dich ins Bett, rauschen sich, und doch sind wir durchsichtig komplett. Rosa geht gleich, andere Sorten Rosen sind zwar farbenreich, doch Duft und auch ihr Stich bleibt gleich. Was ich mag. Am späten Mittag nehme ich, das ist der Lauf. Zwei Männer und die fresse ich auf. Die Jungs sind ganz verrückt auf Nachmittagstee. Da sind sie ungezwungen, was ich verstehe. Doch am liebsten hab ich Sandwich zu dritt. Auch Zuckerstangen nehme ich mit. Am Abend wird der Hunger erst richtig groß. Genießen Köstlichkeiten in meinem Schuss. Wenn ich sie einlade, bei mir zu dinieren, können sie schneller im Bett parieren. Drum schafft ihr.